Was tun Sie, wenn Sie sich unsterblich in die Zugbegleiterin oder den Zugbegleiter verlieben? In der Psychologie spricht man im Zusammenhang mit Geiselnahmen häufig vom Stockholm-Syndrom. Gemeint ist die Tatsache, dass die Opfer einer Entführung nach und nach die Distanz zu den Tätern verlieren und bei längerem Andauern sogar beginnen, sich mit den Zielen der Entführer zu identifizieren und diese aktiv zu unterstützen. Sogar Liebesbeziehungen zwischen Geiselnehmern und Geiseln sind dokumentiert. Bei der Bahn gibt es eine ähnliche Erscheinungsform, das Frankfurt-Syndrom. Die Opfer, Bahnkunden, verlieren im Laufe einer langen Fahrt das Gefühl für Ursache und Wirkung der vielfältigen Probleme und solidarisieren sich zunehmend mit den Tätern, Bahnmitarbeitern. Erste Anzeichen sind verständnisvolles Nicken in Richtung des Zugbegleitpersonals und angespanntes Aus dem Weg springen, wenn sich ein Servicemitarbeiter nähert. Als nächstes versucht ein von dem Syndrom Befallener, die Bahnmitarbeiter aktiv zu unterstützen. Er bietet seine kostenlose Mithilfe in der Spülküche des Speisewagens an, serviert kleine, aus eigener Tasche bezahlte Snacks in der ersten Klasse, möglicherweise reinigt er sogar die Zugtoiletten oder leert den Inhalt der Abfalleimer in sein Handgepäck. Bei einem besonders extremen Verlauf kommt es zu einem schwärmerischen, meist jedoch einseitigen Zuneigungsgefühl zum zuständigen Wagenbetreuer oder seinem weiblichen Pendant. Es sind dieser flackernde Blick in die Ferne, die schlecht sitzende, aber doch so niedliche Uniform, die putzigen Ausreden, wir halten heute wegen des Regens nicht in Mannheim, die dem Betroffenen einen wohligen Schauer über den Rücken jagen und sie dazu bringen, dem Zugbegleiter oder der Zugbegleiterin mit einem glückseligen Lächeln entgegenzutreten und ihm oder ihr zu folgen, egal wohin, nur um ihm oder ihr nahe zu sein. Wir hoffen nicht, dass es bei Ihnen soweit kommt. Sollten Sie dennoch solche oder ähnliche Anwandlungen bei sich feststellen, bleiben Sie bitte ganz ruhig und wählen Sie die Hotline des Psychologischen Notdienstes für Bahngeschädigte.